Der Rundfunkchor Berlin singt unter der Leitung von Simon Halsey Kontrapunktus 1 von Dieter Schnebel und der hat sich von Johann Sebastian Bach inspirieren lassen. Thank you. Dieter Schnebel nach Johann Sebastian Bach. Der Rundfunkchor Berlin hat unter Simon Halsey die Realisation für 20 räumliche Stimmen Kontrapunktus 1 gesungen. Dieter Schnebel wäre diese Woche 95 Jahre alt geworden und auch das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks reiht sich im Concerto Bavarese ein in den Geburtstagsgruß. Compositio für Orchester von Dieter Schnebel. Compositio für Orchester von Dieter Schnebel mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Hans Zender. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diesen Satz, den Jesus am Kreuz spricht, hat Dieter Schnebel vertont. Wir hören das Ensemble Recherche. Thank you. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diesen Satz aus der Karfreitagsliturgie hat Dieter Schnebel vertont und gehört haben wir es hier vom Ensemble Recherche. Sie hören das Concerto Bavarese auf Bayern 2 und die Bamberger Symphoniker hören wir unter der Leitung von Jonathan Nott mit einer Fantasie nach Franz Schubert von Dieter Schnebel. Dieter Schnebel hat die Schubert-Fantasie Revisionen 15 komponiert. Die Bamberger Symphoniker waren es unter der Leitung von Jonathan Nott. Diesmal ist Dieter Schnebel persönlich mit dabei, führt Klangregie im Stück Atemzüge für mehrere Stimmorgane und Reproduktionsgeräte. Das hören wir uns an im Concerto Bavarese auf Bayern 2.

Shh. Thank you. Thank you. Dieter Schnebel heißt der Komponist und ein Ensemble um Dieter Schnebel hat dieses Stück hier auch gespielt mit dem Titel Atemzüge für mehrere Stimmorgane und Reproduktionsgeräte. Diese Woche wäre Dieter Schnebel 95 Jahre alt geworden. Wir haben von ihm schon was für Orchester, für Stimmen, für Kammermusik gehört und jetzt was für Akkordeon. Medusa mit Teodoro Ancelotti.

Im Concerto Bavarese auf Bayern 2 hat Teodoro Ancelotti von Dieter Schnebel Medusa für Akkordeon Solo gespielt. Es ist Zeit für Klavier und Schlagzeug. Genau so heißt das nächste Stück von Dieter Schnebel. Es ist Zeit für Klavier und Schlagzeug mit Jan-Philipp Schulze und Stefan Blum. Jan-Philipp Schulze und Stefan Blum mit Es ist Zeit für Klavier und Schlagzeug in der Rohfassung von Dieter Schnebel. Georgien, ein faszinierendes Land zwischen Meer, irre hoher Luftfeuchtigkeit und wüstenhaften Gegenden. Und Gebirge hat es auch. Und schöne Melodien ebenso. Eine georgische Melodie für Singstimme und Orgel hat sich Dieter Schnebel ausgedacht. Mechthild Seitz und Andreas Jakob. Mechthild Seitz und Andreas Jakob mit einer georgischen Melodie von Dieter Schnebel.